ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Santana, Jimmy Ponder, George Harmonica Smith, William Clark, Bacon Fett, Clarence Frogman Henry, Arthur Conley, Gene Knight, Leo Kottke, Jeannie C. Riley, Lynn Anderson, Stanton Moore, Pete Peterfinger und Willy Bobo. Das Lied Evil Ways wird im Allgemeinen immer mit der Gruppe Santana bzw. deren Bandleader und Gitarristen Carlos Santana in Verbindung gebracht. 1969 auf dem Debütalbum der Band erschien, war es aber eine Coverversion, deren Original 2 Jahre früher auf einem Album des Perkussionisten Willy Bobo erschienen war. Das hörten wir gerade, komponiert vom Gitarristen der Willy Bobo Band, Clarence Arthur Henry alias Sonny Henry, und für das Album Bobo Motion, genau 2 Jahre vor Santanas Auftritt in Woodstock im Sommer 1967 aufgenommen. Wir hörten auch Sonny Henry eben an der Gitarre. Nun folgt die Coverversion, die bekanntere Coverversion von Carlos Santana. Auf der Carlos Santana-Version oder der Santana-Version hören wir übrigens als Vokalisten den Organisten Greg Rowley. Nach Santana hören wir dann den Gitarristen Jimmy Ponder seine Version von While My Guitar Gently Weeps spielen. Das war 1974 auf Cadet Records und dem Album und einem Album Ponders erschienen. Also Ponder war der Bandleader. Cadet, ein Sublabel von Chess Records. Ich hätte mir gewünscht, dass Jimmy Ponder auch mal das Thema gespielt hätte und nicht nur Roland Hanna auf dem E-Piano, aber das ist mein persönlicher Geschmack. Baby, Für die nächsten drei Aufnahmen steht die elektrisch verstärkte Mundharmonika im Fokus. Der afroamerikanische Mundharmonikaspieler George Smith war Vorbild für die beiden Mundharmonikaspieler William Clark und Rod Piazza. Seit den mittleren 50er Jahren war George Smith in Los Angeles bzw. Kalifornien ansässig. Die Platte Telephone Blues wurde aber 1955 in Kansas City aufgenommen, Missouri, für RPM Records. Eine tolle Begleitband, von der man leider nicht weiß, wer George Smith dort so hervorragend begleitete. Das ist sehr schade. Im Anschluss an George Smith gibt William Clark dann seine Version von Cannonball Adderley's Work Song auf der chromatischen Mundharmonika zum Besten. Das war 1992, 22 Jahre vorher. 1970 spielte die Band Bacon Fat Up the Line ein, das Eröffnungsstück des Albums Grease One for Me, auf dem übrigens auch George Smith zu hören war. Also auf dem Album, nicht aber auf Up the Line, das Stück, das wir gleich hören werden. Well, it's all day long. a jive. Well, I'm cutting out, baby. Woman, I'm going back up the line. If I stay another day, baby, gonna, Lord, make me lose my mind. Okay. Es folgen drei Sänger, deren Karriere mit einem jeweils ein alles überragender Hit verbunden war. Das stimmt jetzt nicht ganz. Bei Clarence Frogman Henry, Ain't Got No Home, war nicht sein einziger und nicht einmal sein größter Hit. Das war wohl Badadoo, aber er gab ihm eben seinen Beinamen Frogman. Arthur Conley war ein Otis Redding Protégé, den hören wir danach. Und er hatte noch zu Lebzeiten von Otis Redding seinen ganz großen Superhit mit Sweet Soul Music. Den hören wir jetzt aber nicht, sondern Hearsay aus dem Jahre 1968. Also eher etwas Unerhörtes oder Vergessenes. So ja auch das Motto dieser Sendung namens Framatz Musikalisches Fundbüro. Ähnlich verhält es sich dann mit der Sängerin Jean Knight, Mr. Big Stuff, 1970 in den Malaco Studios in Jackson, Mississippi aufgenommen und im Jahr darauf bei Stax Records in Memphis erschienen. Aber auch hier habe ich einen Alternativvorschlag, You Can Have My Man, in etwa aus der gleichen Zeit. Ooh, ooh, ain't got no home, I know played wrong. Ain't got no home, I know face the wrong. I'm a lonely boy, I ain't got a home. I got a voice, I love. like a girl and I sing like a frog. I'm a lonely boy, I ain't got a home. Oh, it's not good to me. Gitarrist Leo Kottke stimmt und zusammen mit seiner anscheinend elektrisch verstärkten Western-Gitarre und seinem Mitspieler Carl Hent auf der elektrisch verstärkten Steel-Gitarre mit dem Instrumental Twilight Property von 1974 auf Country Music ein, das heißt Country Hits, die sogar über die Grenzen der USA und des Musikgenres bekannt wurden, doch dazu später mehr. Und 1968 machte die Country-Sängerin Jeannie C. Reilly ihr Schallplattendebüt mit der Tom T. Hall-Komposition Harper Valley PTA. Tom T. Hall war zwar ein sehr aktiver und relativ erfolgreicher Songwriter, aber eben auf das Country-Genre und den dazugehörigen Markt beschränkt, so überraschten dann 6 Millionen verkaufte Singles doch so gut wie jeden. PTA ist übrigens die Abkürzung für Parents Teacher Association, also Eltern-Lehrerverband. Harper Valley PTA kritisiert die Kleinstadtheuchler, die einer alleinstehenden Mutter schlechte Erziehung vorwerfen, aber dabei selbst genügend eigenen Dreck vor der Haustür haben, den sie natürlich nicht wegräumen. Stop to play. got a note here from the Harper Valley PTA. Well, the note said, Mrs. Johnson, you're wearing your dress is way too high. It's reported you've been drinking and are running around with men and going wild. And we don't believe you ought to be bringing up your little girl this way. And it was signed by the secretary, Harper Valley PTA. Surprised when Mrs. Johnson wore her mini skirt into the room. And as she walked up to the blackboard, I can still recall the words she had to say. She said, I'd like to address this meeting of the Harper Valley PTA. Well, there's Bobby Taylor sitting there, and seven times he's asked me for a date. Sure seems to use a lot of ice whenever he's away. And Mr. Baker, can you tell us why your secretary had to leave this town? And shouldn't Gwitta Jones be told to keep her window shades off or completely down? You'll smell Shirley Thompson's breath, you'll find she's had a little nip of gin. And then you have the nerve to tell me you think that as a mother I'm not fit. Well, this is just a little Peyton place and you're all Harper Valley hypocrites. No, I wouldn't put you on because it really did, it happened just this way. Just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So smile for Im Gegensatz zu Harper Valley PTE war Rose Garden ein Lied, das schon 1967 von Billy Joe Royal aufgenommen wurde, ein Albumtrack geschrieben von Joe South für Billy Joe Royals LP, Billy Joe Royal featuring Hush. Das hatte übrigens Joe South auch geschrieben. Das Lied Hush hatte ich ja schon von Deep Purple und auch Joe South in anderen Folgen von Framas musikalisches Fundbüro gespielt. Der Country-Soul-Sänger Dobie Gray erkannte dann das Potenzial von Rose Garden und nahm das so um 1969 auf, hatte damit einen Achtungserfolg, der dazu führte, dass diese Nummern in einigen Regionen gut im Geschäft war und sich dadurch in die Pop-Hitparade der USA schlich. Allerdings waren das nicht die Top 100, sondern es war nur die Nummer 119. Aber so sehr ich im Allgemeinen Soul-Musik, der Country-Musik der USA den Vorzug gebe, muss ich gestehen, Lynn Andersons Version gefällt mir mit Abstand am besten und sie hat das Lied zu ihrem eigenen gemacht. Ein musikalischer Schnitt, ein anderes Genre, der Schlagzeuger Stanton Moore, Jahrgang 1972, war und ist in vielen Stilen zu Hause, Alternative Rock, Funk Rock, Blues und sogar Heavy Metal. Trotzdem ist er sich nicht zu schade, einem Pionier des Jazz-Schlagzeugs Tribut zu zollen. Und er kann das natürlich auch sehr gut. Paul Barberin, 1899 bis 1969, der spielte unter anderem mit King Oliver, Louis Russell, Louis Armstrong, Sidney Bechet. Das sind große Namen aus der frühen Geschichte des Jazz, als dieser noch in New Orleans zu Hause war. Und zwar fast nur. Übrigens erlag Paul Barberin 1969 einem Herzanfall, als er während eines Auftritts beim New Orleanser Karneval, dem Mardi Gras, seine Drums spielte. Nahezu ein perfektes Ende für einen Jazzmusiker oder für einen Musiker überhaupt. Stanton Moore, Schlagzeug, David Takanowski, Piano und James Singleton, Kontrabass, spielten 2014 Paul Barberins Second Line ein. Thank you. nun kurz vor dem letzten Musikstück angelangt. Danke für die Aufmerksamkeit und die Zeit, die dieser Sendung gewidmet wurde. Peter Finger wurde 1954 in Weimar geboren, hatte aber bereits als Knabe den ersten Platz für sein Geigenspiel beim Wettbewerb Jugend musiziert erhalten. Das heißt, er lebte damals schon in der Bundesrepublik. Mit 19 Jahren wurde er dann vom US-amerikanischen Fingerpicking-Gitarristen Stephan Grossman für sein Kicking Mule-Label entdeckt. Und weil ich wusste, dass Stephan Grossman ein US-Amerikaner ist, ging ich davon aus, dass Peter Finger, trotz des sehr deutsch klingenden Namens, natürlich die gleiche Nationalität besäße. So kündigte ich ihn dann auch in einer Folge von Framas Musikalisches Fundbüro als Peter Finger an. Tja, wenn man in Schablonen denkt, nun also viel Spaß mit dem deutschen Gitarristen Peter Finger in Osnabrück, lebend und arbeitend mit dem Instrumental 101,000 aus dem Jahre 2010. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, alles Gute, Frank Matthias. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.